Erster der Herr sprach zu Mose, zweiter nimm Rache an den Midianitern für die Israeliten, danach wirst du sterben und zu deinem Volk gehen. Dritter Mose sagte zum Volk, wählt Männer aus eurer Mitte für den Krieg aus, damit sie gegen die Midianiter ziehen und die Rache des Herrn an ihnen vollstrecken. Vierter jeder Stamm Israels soll 1000 Männer für diesen Krieg schicken. Fünfter so wurden aus den Stämmen Israels 1000 Männer von jedem Stamm ausgewählt, insgesamt 12.000 bewaffnete Männer für den Krieg. Sechster Mose schickte diese 1000 Männer von jedem Stamm in den Krieg. Mit ihnen ging Pinehas, der Sohn des Priesters Eliasar, der die heiligen Geräte und die Kriegstrompeten trug. Siebter sie zogen in den Kampf gegen die Midianiter, wie der Herr es Mose befohlen hatte, und töteten alle Männer. Achter sie töteten auch die fünf Könige der Midianiter, Ephi, Rekem, Zur, Hur und Reba. Außerdem töteten sie Bileam, den Sohn Beors, mit dem Schwert. Neunter danach nahmen die Israeliten die Frauen und Kinder der Midianiter gefangen. Sie erbeuteten auch alle ihre Lasttiere, ihr Vieh und ihren gesamten Besitz. Zehnter alle Städte, in denen die Midianiter wohnten, und alle ihre Zeltlager steckten sie in Brand. Elfter sie nahmen die gesamte Beute, sowohl Menschen als auch Tiere, zwölfter und brachten die Gefangenen und die Beute zu Mose, zum Priester Eliasar und zur Gemeinde Israels ins Lager. Dieses Lager befand sich in den Steppen Moabs, am Jordan gegenüber von Jericho. 13. Mose, der Priester Eliasar und alle Anführer der Gemeinde gingen ihnen vor dem Lager entgegen. 14. Mose war jedoch zornig auf die Heerführer, die Hauptleute über 1000 und die Hauptleute über 100, die vom Krieg zurückkamen. 15. Mose fragte sie, warum habt ihr alle Frauen am Leben gelassen? 16. Gerade diese Frauen haben die Israeliten auf Bilims Rat hin dazu gebracht, dem Herrn bei Peor untreu zu werden, so dass eine Plage über die Gemeinde des Herrn kam. 17. Deshalb tötet jetzt alle männlichen Kinder. Tötet auch jede Frau, die schon mit einem Mann geschlafen hat. 18. Aber alle Mädchen, die noch nicht mit einem Mann geschlafen haben, sollt ihr für euch am Leben lassen. 19. Ihr selbst müsst 7 Tage lang außerhalb des Lagers bleiben. Alle, die einen Menschen getötet oder einen Toten berührt haben, müssen sich und ihre Gefangenen am 3. und am 7. Tag reinigen. 20. Ihr müsst auch alle Kleider, alle Lederwaren, alle Gegenstände aus Ziegenhaar und alle Holzgeräte reinigen. 21. Der Priester Eliasar sagte zu den Kriegern, die gekämpft hatten, das ist die Anweisung des Gesetzes, die der Herr Mose gegeben hat. 22. Nur Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Zinn und Blei, 23. Alles, was Feuer aushält, müsst ihr durchs Feuer gehen lassen, damit es rein wird. Es muss aber auch mit Reinigungswasser entsündigt werden. Alles, was Feuer nicht aushält, müsst ihr durch Wasser gehen lassen. 24. Wenn ihr am 7. Tag eure Kleider gewaschen habt, werdet ihr rein sein und dürft danach ins Lager zurückkehren. 25. Der Herr sprach zu Mose, 26. Zähle die gesamte Beute, sowohl Menschen als auch Tiere, zusammen mit dem Priester Eliasar und den Familienoberhäuptern der Gemeinde. 27. Gib die eine Hälfte der Beute den Kriegern, die gekämpft haben, und die andere Hälfte der gesamten übrigen Gemeinde. 28. Von den Kriegern, die gekämpft haben, sollst du eine Abgabe für den Herrn nehmen, ein Stück von 500, sowohl von den Menschen als auch von den Rindern, Eseln und Schafen. 29. Ihr sollt diese Abgabe von ihrer Hälfte nehmen und sie dem Priester Eliasar als Opfergabe für den Herrn geben. 30. Aus der Hälfte, die den Israeliten gehört, sollst du 1 von 50 nehmen, sowohl von den Menschen als auch vom gesamten Vieh, Rinder, Esel und Schafe. Diese sollst du den Leviten geben, die im Dienst am Zelt des Herrn stehen. 31. Mose und der Priester Eliasar taten, was der Herr Mose befohlen hatte. 32. Die gesamte Beute, die die Krieger gemacht hatten, betrug 675.000 Schafe, 337.200 Rinder, 34. und 61.000 Esel. 35. Die Zahl der Mädchen, die noch nicht mit einem Mann geschlafen hatten, betrug insgesamt 320.036. Der halbe Anteil, der den Kriegern zufiel, betrug 337.500 Schafe, 37. und die Abgabe von den Schafen für den Herrn betrug 675.38. Weiterhin 36.000 Rinder, wovon 72 als Abgabe für den Herrn bestimmt waren. 39. und 30.500 Esel, wovon 61 als Abgabe für den Herrn bestimmt waren. 40. schließlich 16.000 Menschen, wovon 32 als Abgabe für den Herrn bestimmt waren. 41. Mose übergab dem Priester Eliasar die Abgabe, die für den Herrn bestimmt war, genau wie der Herr es Mose befohlen hatte. 42. aus der Hälfte, die den Israeliten zufiel und die Mose von der Krieger getrennt hatte. 43. Diese Hälfte der Gemeinde betrug 337.500 Schafe, 443600 Rinder, 4530500 Esel, 46. und 16.000 Menschen. 47. Aus dieser Hälfte der Israeliten nahm Mose 1 von 50, sowohl von den Menschen als auch vom Vieh, und übergab es den Leviten, die im Dienst am Zelt des Herrn standen, wie der Herr es Mose befohlen hatte. 48. Die Anführer der Tausende des Heeres, also die Hauptleute über 1000 und die Hauptleute über 100, kamen zu Mose. 49. Sie sagten zu Mose, deine Diener haben alle Krieger gezählt, die unter unserem Befehl standen, und es fehlt kein einziger Mann. 50. Deshalb bringen wir dem Herrn eine Opfergabe für unser Leben, jeder von uns gibt, was er an goldenen Gegenständen erbeutet hat, wie Armketten, Armspangen, Fingerringe, Ohrringe und anderen Schmuck. 51. Mose und der Priester Eliasar nahmen das Gold, das aus verschiedenen Kunstgegenständen bestand, von ihnen entgegen. 52. Das gesamte Gold, das die Hauptleute über 1000 und die Hauptleute über 100 als Opfergabe für den Herrn gaben, betrug 16.750 Schekel. 53. Die einfachen Krieger hatten ihre eigene Beute gemacht. 54. Mose und der Priester Eliasar nahmen das Gold von den Hauptleuten und brachten es ins Zelt der Begegnung, damit der Herr sich gnädig an die Israeliten erinnern würde.